Hör mal, was hier steht. Überlebensversicherung. Mhm. Da steht, die Provinzial ist wieder Spitze in der Überschussbeteiligung. Ja. Schon nach nur 21 Jahren die doppelte Versicherungssumme. Mhm. Sag mal, du hörst ja gar nicht zu. Weiß ich längst. Von Herrn Müller von der Provinzial. Die sind Spitze. Also dann gib mir doch mal die Nummer. Ihr Provinzialfachmann. Die erste Adresse für Sicherheit. Überall in Schleswig-Holstein und Hamburg. Alle Sicherheit für Deutschlands Norden. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, die Natur zu schützen. Um aktiv Hilfe leisten zu können, gründete die Holsten-Brauerei im Jahre 1984 mit der Marke Holsten Edel den Holsten Naturschutzfonds und arbeitet mit der Umweltstiftung WWF Deutschland zusammen. Es wurden zum Beispiel Nahrungsgewässer für den seltenen Seeadler gepachtet. So wird dem Adlernachwuchs eine ungestörte Nahrungssuche ermöglicht. Damit leistet Holsten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Holsten Edel. Der Norden kennt seinen guten Geschmack. Jawohl, und ich kenne auch den guten Uli. Ich habe ganz vergessen, ihn vorzustellen. Also jetzt ist dran der Uli Harras und Ines sagt Tschüss. Ines, ich wünsche noch einen sonnigen Tag. Und wo wir bei Sonne sind, die neuesten Temperaturen auf Radio Schleswig-Holstein. List 16 Grad, Schleswig 26 Grad, Kiel 26 Grad, Neumünster 28 Grad, Lübeck 27 Grad, Hamburg 27 Grad. RSH dreht auf. Radio Schleswig-Holstein. Vom Mikrofon Uli Harras. So, Radio Schleswig-Holstein dreht auf um diese Uhrzeit bei diesem Wetter. Ja, wir lassen mal unseren Jet durchstarten. Sie sollten sich Papier und Bleistift zur Hand nehmen, denn ich habe gleich eine sehr interessante Meldung. Also holen Sie schon mal Zettel und Bleistift, damit Sie was notieren können. Da sollten Sie genau hinhören. Was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, ist schlicht und ergreifend eine Nummer. Und zwar unsere Hörernummer, unter der Sie uns Radio Schleswig-Holstein erreichen können. Das ist 0431. Ich gehe davon aus, dass Sie Zettel und Bleistift haben. 0431 50 51. Und ich brauche Ihre Mithilfe im Laufe dieser Sendung. Ich brauche Sie wirklich. Sie sollten anrufen. 0431 50 51. Da sitzen lauter nette, freundliche Leute, die Ihre Anrufe entgegennehmen. Beziehungsweise, na, wozu ich es genau brauche, das verrate ich Ihnen später. RSH dreht auf, nach wie vor, und ich drehe mal meinen Telefonregler auf. Ich glaube, ich habe da jemanden dran. Hallo? Juhu, hallo! Oh, tatsächlich. Hier Hansen, Frau Hansen aus Flensburg. Mhm. RSH, ich habe einen Kuchen gebacken. Das ist schön. Für unsere Fußball-Weltmeister. Oh, ja. Und da habe ich alles reingetan, was ich in der Küche gefunden habe. Rosinen, Kirschen, Mandeln. Frau Hansen, das finde ich ja richtig toll. Und Sie wollen den Kuchen jetzt nach Argentinien schicken? Für unsere Weltmeister. Ich muss den Kuchen irgendwie nach Frankfurt bringen und ich brauche ihn. Na Moment mal, Frau Hansen, Sie müssen den nach Argentinien schicken. Nee, Frankfurt, Herr Sahara, wieso? Die landen doch gleich im Flughafen. Moment mal, in Frankfurt landet die deutsche Nationalmannschaft. Da ja, ist der Ralf Bukowski. Unsere Weltmeister. Na Moment mal, das sind nicht unsere Weltmeister, das sind unsere Vize-Weltmeister. Haben Sie das Spiel gestern gesehen, Frau Hansen? Ja, natürlich, bis auf die Momente, wo ich in die Küche am Backen war. Aber hören Sie mal, der Rummenigge hat ein Tor geschossen, der Füller hat ein Tor geschossen. Ja, aber das reichte nicht ganz. Wissen Sie, Deutschland ist nicht Weltmeister, Frau Hansen. Nee. Herr Sahara, sagen Sie sowas nicht? Doch. Herr Sahara? Wir haben verloren. Kuchen. Herr Sahara. Ja, das tut mir leid, Frau Hans. Was aus Ihrem Kuchen? Na, seien Sie doch nicht traurig. Was haben Sie denn draufgeschrieben auf dem Kuchen? Vielleicht kann man den an Verwandte noch schicken oder so. Mit Sahne an unsere Weltmeister habe ich geschrieben. Ach, wissen Sie was? Ja. Den tue ich Sie schicken. Wieso? Nach Kiel zum Radio. Ja. Radio Schleswig-Holstein. Sie sind doch auch Weltmeister. Und Sie sind nicht traurig, dass wir nicht Weltmeister geworden sind, hm? Doch, aber wir haben ja neue Weltmeister. RSH. All I need is a miracle, Mike and the Mechanicus. Also, Miracle, Wunder. Für uns ist es wie so ein Wunder. Wir haben hier schon lange geübt und lange geprobt und jetzt können wir uns wirklich hören, überall. Ich glaube, Sie können uns auch hören. Ich habe vorhin unsere Hörernummer durchgesagt, 0431 50 51. Da, unter dieser Nummer können Sie uns erreichen. Und seitdem, das freut uns natürlich auch, stehen die Telefone hier nicht mehr still. Das ist natürlich auch schön. Okay, ich sag's nochmal für all die, die es verpasst haben. 0431, auch die, die aus Kiel anrufen, müssen diese Nummer wählen. 0431 50 51, weil ich brauche nachher Ihre Mithilfe. Außerdem, das möchte ich jetzt schon mal verraten, grüße ich ganz herzlich das Panzergrenadierbataillon 182 in Segeberg. Ab 2:30, ach nee, schon ein bisschen früher, werden wir richtig schöne Wunschparade machen. Dieses Bataillon wird nämlich 30 Jahre alt und das haben wir dann mal zum Anlass genommen. Man soll die Feste so feiern, wie sie fallen, um richtig schön reinzuhauen. Die haben auch tolle Wünsche bekommen von denen. Ich habe die schon ausgewertet, aber ich verrate natürlich nichts. Gary Wright, hold on to your vision. Und das, was der Bill Halliger sagt, kann ich eigentlich jeden Tag nur wiederholen. Hm? See you later, alligator. Well, I saw my baby walking. Another man today. Well, I saw my baby walking. With another man today. Won't you say that... Also, daraus ergibt sich die Formel C² gleich A² plus B². Wenn ich versetzt werde, kriege ich von meinem Vater einen Commodore 64. Super. Und wenn du nicht versetzt wirst? Kriege ich einen Commodore 64 von meiner Tante. Was? Klar. Meinem Vater habe ich gesagt, ich will programmieren lernen. Und meiner Tante, ich will für die Schule lernen. Mensch, du bist vielleicht clever. Naja, sicher ist sicher. Der Commodore 64. Der meistgekaufte Heimcomputer. Das Flensburger Pilsner, denn es schmeckt so schön würzig und so frisch wie vom Fass. Das ist ein Pilsner, ganz nach unserem Geschmack. Das gute Flensburger Pilsner, das mit dem Bügelverschluss. Das ist ein Pilsner, ganz nach unserem Geschmack. Hat ein bisschen gedauert, aber hier kommt er, nicht? Der Zeitjingle. Den hören Sie bei uns eigentlich immer genau um 13.30 Uhr oder zur halben Stunde. Jetzt war es ein bisschen früher, es ist also 13.29 Uhr und 48 Sekunden genau, aber bei mir im Studio Uta Dunz mit Mitteilungen über das Wetter. Uta, was meinst du? Zuerst mit der Verkehr, Uli. Ach, der Verkehr, Entschuldigung, ja. Du, da liegt nichts an, das heißt, alles läuft glatt auf für Schleswig-Holsteins Straßen, okay? Also ich kann zum Wetter halt eben nur sagen, dass es sich lohnt, in die Fluten zu stürzen. Ich selbst habe es ausprobiert in der Ostsee und das klappt schon ganz vorzüglich. Auch die nächsten Tage bleibt es sonnig, warm und trocken. Wir haben Temperaturen von 24 bis 29 30 Grad, im Seewindbereich 20 bis 23 Grad. Die Winde wehen mit Stärken zwischen 3 und 4. An der Nordsee haben wir umlaufende Winde, an der Ostsee dagegen westliche bis nordwestliche Winde. Heute Nacht werden die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad herabfallen, aber das ist ja auch noch nicht so kalt. Und morgen, da scheint wieder die Sonne, wir können uns wieder an den Strand legen. An der Westküste wird es erst einmal noch etwas Nebel geben, aber der verfliegt ganz schnell. Ja, okay. Bitte? Ja? Kennst du das? Ja. Eine schöne, erfrischende Dusche hier von Radio Schleswig-Holstein für dich, weil du immer so ins Schwitzen kommst, wenn du die Temperatur holst. Danke, danke. Danke dir. Talking von den beiden Hübschen, von den beiden Schönsten und Erfolgreichsten, die wir zurzeit haben. Ich soll Ihnen von unserem netten Chef, der am Telefon sitzt und alle Telefonanrufe annimmt, der soll ich Ihnen, also als Anrufer soll ich Ihnen sagen, genehmigen Sie sich ein Bier, damit Sie langsam wieder abkühlen. Er telefoniert seit einer halben Stunde pausenlos. Freut uns wirklich. Und ich mache ihm mehr Arbeit, indem ich die Nummer nochmal sage. Und zwar 0431. Alle müssen das wählen, egal wovon Sie anrufen. 0431 50 51. Denn wir machen gleich einen Plattentest. Ja, den ersten Plattentest hier auf Radio Schleswig-Holstein. Wie und genau, na, das erkläre ich Ihnen gleich noch, aber wir brauchen Ihre Mithilfe, Ihren Anruf, Ihre Bewertung und dazu brauchen Sie die Nummer 0431 50 51 und dann haben Sie Radio Schleswig-Holstein direkt am Draht und das ist alles andere als eine Lüge. Herr Reiser, alles andere als eine Lüge, hm? Ja, Herr Reiser, ich glaube, wir haben es vernommen, alles Lüge, aber trotzdem werde ich jetzt noch eine Wahrheit erzählen, denn jetzt startet er unser erster Plattentest, ja. Hm? Der Plattentest ist ziemlich hart hier bei Radio Schleswig-Holstein, aber doch sehr einfach, denn Sie müssen mitspielen draußen, browsen vor den Radiogeräten. Bitte, notieren Sie sich nochmal die Nummer 0431 50 51. Und ich sage Ihnen jetzt die Spielregeln vom Plattentest. Den gibt es jeden Tag auf RSH zwischen 13 und 14 Uhr, den Plattentest. Wir stellen Ihnen erstmalig zwei Neuvorstellungen vor. Das sind keine neuen, unheimlich brandaktuellen Scheiben, die gestern gerade rausgekommen sind. Das sind Platten, die es schon länger gibt. So, die haben wir aber hier noch nicht gespielt. Die sind auch noch nicht in den Charts, in diesen offiziellen Media-Markt-Control-Charts oder wie das auch immer heißt. Auf jeden Fall sind das Platten, von denen wir meinen, sie könnten hitverdächtig sein. Sie hören sich zwei Neuvorstellungen bei RSH an und danach, danach, rufen Sie bei uns an und geben beiden Platten eine Note von 1 bis 6, wie in der Schule. Und diese Note registrieren wir und dann gibt es eine Durchschnittsnote und der Platten... Der Plattentest-Sieger wird am nächsten Tag nochmal gespielt, dann kommt wieder ein neuer dazu und wenn dann einer siegt, dann kommt ein Tag weiter und so weiter und so fort. Ich erkläre es aber alles nochmal. Hier kommt John Armour Trading, Kind Words. John Armour Trading, Kind Words, Neuvorstellung Nummer 1 hier auf Radio Schleswig-Holstein. Das ist der Titel Nummer 1, hier kommt Titel Nummer 2, Falco, The Sound of Music. Beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Der Bube fragt den König: Hey baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie. The first three like the Rock'n'Roll Band. The Bang, boogie, sit up, jump the boogie to the rhythm and the boogie to beat. The sound of music. Bang, bang, boogie, sit up. Oh, Falco, das tut mir leid, aber ich besorge mir eine neue Single. The Sound of Music, Falco, Titel Nummer 2. So, und jetzt geht's los. Sie haben Titel Nummer 1, Joan Armour Trading, Kind Words, gehört und Falco, The Sound of Music. Und jetzt bitte anrufen 0431 50 51 und eine Note von 1 bis 6 für beide Titel abgeben. Wir rechnen das zusammen und dann haben wir in 3 Minuten, denn wirklich, es dauert nur 3 Minuten, 3 Minuten lassen wir Ihnen Zeit, dann haben wir einen Gewinner für den ersten RSH-Plattentest. Oh ja, Trafi, genau. Mhm. Weine nicht. Wow, ja. Marmorstein und Eisen bricht. So, und jetzt bitte nicht mehr anrufen, wenn es diese spezielle Aktion, den Plattentest betrifft. Also nicht mehr 0431 50 51 anrufen, weil der Plattentest ist somit beendet. Wir haben einen klaren Gewinner. Den genauen Wert werde ich auch nochmal rübergeben. Ja, Falco. Falco hat verloren. Und Gewinner ist Joan Armour Trading mit Kind Words. Es ist genau 13.55 Uhr, der Report mit Jörg Wilhelmi. Zunächst zum Wetter. Es bleibt warm und sonnig. Die Tagestemperaturen pendeln zwischen 26 im Triebwerk an. Großalarm auf dem Flughafen, als die Maschine zurückkehrte. Doch der Alarm war falsch. Das Triebwerk hatte nie gebrannt. Es ist 13.57 Uhr. Das war der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi. Das Neueste aus aller Welt immer um 5 Uhr im Report. RSH dreht auf. Hier dreht nach wie vor Uli Harras vom Mikrofon die neuesten Temperaturen. List 17 Grad, Schleswig 26 Grad, Kiel 28 Grad, Neumünster und Lübeck 29 Grad und Hamburg 27 Grad. You were on my side. Ich dachte, du wärst an meiner Seite. Wir hoffen, dass wir an ihrer Seite sind. Radio Schleswig-Holstein freut sich, dass wir sie jetzt erreichen. 14.07 Uhr. Erobern Sie die Welt und die Herzen der Frauen. Shampoo. Denn 50 Millionen Haare können sich nicht irren. Shampoo mit Joachim Steinhöfel. Jeden Sonnabend um 21 Uhr auf Radio Schleswig-Holstein. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Shampoo eingestellt. Rod Stewart, Love Touch. Und ich denke jetzt an meine Autofahrer, die mir zuhören. Ich glaube, sie sind sehr neidisch, wenn ich ihnen jetzt erzähle, dass ich in einem voll klimatisierten Studio sitze und nicht schwitze. Aber wenn sie meinen, dass unser Programm gut ist, dann erzählen sie es doch mal ihrem Nachbar, wenn sie eine Ampel halten oder so. Sagen sie doch, dreh mal um, nicht? Rechts von 100, nicht? Trauchheim unter 100. Go, go, go! Kissera. Tja, von den Gibson Brothers. Richtige Fetenmusik für einen Geburtstag. Und ich habe jetzt am Telefon Claudia Rieken. Hallo Claudia. Hallo Uli. Claudia, du hast ein Geburtstagskind da in Segeberg. Nun erklär uns das mal darüber auf. Komm. Das Geburtstagskind ist das Panzergrenadierbataillon 182 in Bad Segeberg. Und das wird 30 Jahre alt. Von Festtagsstimmung ist hier allerdings nicht zu spüren in der Letto-Vorbeek-Kaserne. Die 600 Soldaten, die verrichten ihre Arbeit wie an jedem anderen Tag auch. Denn die eigentlichen Jubiläumsfeierlichkeiten, die sollen erst am 21. August stattfinden. Und vielleicht zur Erklärung nochmal vorweg, Panzergrenadiere sind, wie hier unser Bataillonskommandeur Oberstleutnant Zeibig gerade scherzhaft meinte, die Infanterie auf gepanzerten Sohlen. Hier bei mir sitzt jetzt gerade der Hauptgefreite Hermann Moors, der heute auch seinen Dienst schieben muss, wie sonst. Was gibt's denn zu tun? Müssen Sie heute Panzer fahren, Herr Moss? Ja, also ich habe heute Morgen schon mit dem Panzer gearbeitet und so wie es eben halt der Name schon sagt, Panzergrenadierbataillon liegt also meine Hauptaufgabe darin, mit dem Panzer zu arbeiten, sei es im technischen Dienst, sowie auch im Gelände, wo Geländeerkundungen, Übungen, Gefechtsübungen gemacht werden müssen und dementsprechend wir eben halt mit dem Fahrzeug zu tun haben. Ich sehe hier, Sie haben hier ein dickes Hemd an, dicke Hose und die Stiefel Knobelbecher, glaube ich, wie die hier immer genannt werden bei der Bundeswehr. Ist das nicht ein bisschen schlecht bei der Hitze? Wie fühlen Sie sich denn so im Panzer bei diesen Temperaturen? Im Panzer eben halt wird ein etwas anderer Anzug angelegt. Da heißt es, es ist ein Einteiler, der also bis oben hin zugemacht wird. Und bei diesen derzeitigen Temperaturen, die wir hier haben, kann es durchaus passieren, dass man also vor lauter Schweiß nur am Laufen ist wie wild. Und eben halt im Gelände bei diesen Ausbildungen unter der Luke fährt und je nach Fahrzeugtyp nicht mehr die Möglichkeit hat, sich den Lüfter einzuschalten. Man hat rechts neben sich den Motor mit einer ziemlich hohen Betriebstemperatur und dem Moment auch keine Möglichkeit besteht, da Frischluft hineinzubekommen und irgendwo nur das Wasser laufen lassen kann und froh ist, bei einer Gefechtspause immer schnell aus der Luke rauszuschauen, um ein bisschen frische Luft wieder um die Ohren zu kriegen. Wer hat denn, Herr Hauptgefreiter, wer hat denn die Musikwünsche zusammengestellt, die wir jetzt hier vorliegen haben? Also Uli, der Hauptgefreite kann ich jetzt gar nicht hören. Die Musikwünsche sind hier von dem ganzen Bataillon zusammengestellt worden, Das kann ich vielleicht mal dazu sagen. Aber ich hätte ganz gern selbst noch eine Frage an den Herrn Moors. Und zwar, wie ist es denn jetzt, wenn Sie bei der Hitze in dem Panzer sitzen, sagt denn Ihr Kommandeur auch mal, Mensch Jungs, zieht doch heute mal eure Schuhe aus, ihr dürft mal barfuß fahren. Also diese Möglichkeit wird es wohl nie geben, dass es einen sogenannten Anzug gibt, Grundform, der auch gehalten werden muss. Er kann erleichtert werden, so innerhalb des Dienstes in der Kompanie durch Ärmel hochkrempeln, den oberen Knopf etwas offen lassen, aber ansonsten können da keine sehr großen Änderungen dran gemacht werden. Ja, Uli, du siehst, es läuft hier wie an jedem Tag, auch an diesem Jubiläumstag, die Arbeit ganz normal ab in der Bad Segeberger Letto-Vorbeek-Kaserne. Das war Claudia Rieken für Radio Schleswig-Holstein. Radio Schleswig-Holstein, 14.25 Uhr, Fade to Grey von Visage. Und das war ein Wunsch des Geburtstagskinds, nämlich das ist ein ganzes Panzergrenadierbataillon 182 in Segeberg. Der Wunsch kam von der 4. Kompanie und die grüßt, und das finde ich besonders nett, die Rekruten, die heute ankommen. Mein Gott, Jungs, ihr müsst schwitzen. Hm? Uhr und eine halbe Minute. Radio Schleswig-Holstein mit Verkehr und Wetter. In Schleswig-Holstein haben die Autofahrer zurzeit freie Fahrt. Das ist eine schöne Meldung. Es liegen keine Meldungen über Störungen vor hier von Radio Schleswig-Holstein. Uta Dunz, unsere Wetterfee. Bitte schön, was gibt's? Ja, danke. Ich kann dir nur sagen, ich komme richtig ins Schwitzen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich heute einen Badeanzug hier im Studio tragen. Die Temperaturen sind sonnig, warm und trocken, und zwar 24 bis 29 Grad. Bei Seewind 20 bis 23 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad. Für die Surfer und Segler wehen die Winde mit Stärken zwischen 3 und 4. An der Nordsee haben wir umlaufende Winde, an der Ostsee westliche bis nordwestliche Winde. Morgen früh bleibt es auch wieder so schön wie heute. An der Westküste ist zunächst einmal etwas Nebel, aber der verfliegt ganz rasch. Und dann können wir wieder morgen richtig kräftig schwitzen, Uli. So, wir können schwitzen, ja? Ja, ich, ja. Ja, du doch, kommst, wer arbeitet, schwitzt, ja. Okay. Herzes Trumpf wünscht sich die Fahrschulgruppe des Panzergrenadierbataillons 182 in Segeberg. Und ich glaube, ich kann jetzt hier eine Dusche aufmachen. Weil der zu mir ins Studio gekommen ist, der hat eine Abkühlung verdient. Das ist Andreas Nitschke. Andreas, du bist der technische Leiter bei uns. Das heißt, du bist dafür zuständig, dass alle Töne auch gerade rüberkommen, nicht? Okay, Uli, ich möchte kurz was sagen. Liebe Hörer in und um Hamburg, der Sender Kiesdorf hatte einige kleine Störungen, die nicht auf unser Funkhaus zurückzuführen sind. Heute ist unser erster Sendetag. Wir bitten um Verständnis. Uli, ja, mach weiter. Andreas, in diesem Sinne möchte ich dir noch einen Jingle widmen. Hör mal ganz genau hin. Wir schlafen nie für See. Wunderschön. Das wünscht sich die Sanitätsgruppe des Panzergrenadierbataillons 182 in Siegeberg. Und das wird morgen wird es 30 Jahre alt. Und wir haben heute unseren Geburtstag, Radio Schleswig-Holstein. Finde ich schön, dass wir zusammen feiern können. Und aus diesem Anlass möchte ich an sich auch mal einen kühlen Tropfen mit Ihnen öffnen. Ich habe hier, Moment, ich habe sie noch eingewickelt. Ich muss sie mal auspacken. Schöne Flasche Sekt. Ich glaube, das ist Jahrgangssekt. Dann sollten wir alle jetzt zusammen trinken. Ich muss kurz mal aufmachen. Na. Der Korken sitzt. Nicht so fest, wie ich dachte. Wir heben das Glas und trinken auf uns. Auf wen denn sonst? Nikita, Elton John, das wünscht sich die Torwache des Panzergrenadierbataillons 182 in Bad Segeberg. Und ich war ja selber mal ein bisschen beim Bund. Das heißt, ich habe meine Wehrpflicht da auch abgeleistet. Und Jungs, okay, gut, Nikita, also man ist eigentlich ein bisschen zu langsam, um da wach zu bleiben. Aber auch gut, ihr seid gut bei Konditionen. Und jetzt möchte ich doch eins noch feststellen, wenn man sich solche Titel wünscht, also ich möchte mich auch mal von eurer Vermittlung, möchte ich mich echt mal vermitteln lassen. Love me tender. Love me sweet. Schwarze Barbara wurde gewünscht vom Küchenpersonal des Panzergrenadierbataillons 182 in Segeberg. Aber das ist nicht so ganz unsere Musikfarbe. Der Heino würde sich dem Maffeifer anschließen, dem Peter, mit Ich geh unter. Ne, glaube ich nicht. Ich geh unter. Jochen, das wünsche ich dir aber nicht, dass du jetzt untergehst. So. Ich glaube, da brauchst du dir auch wirklich keine Sorgen zu machen, denn wie jeder weiß, wird unser Programm immer besser. Das heißt, dass meins besser ist als deins. Okay, gut, das höre ich mir an und das will ich dann auch hören. Also wenn du in diesem Sinne, also gut, also weißt du, ich gewähre dir Vorfahrt und genehmige mir ein Eishaus mit No Promises. Ne? Viel Spaß bei deiner ersten Sendung. Danke, Olli.